das Wilde scheuchte. Nun sollt ihr Wunde hören, was Siegfried sich erjagt. Schlimm steht es um mein Mal, von eurer Beute bitte ich für mich. Wasservögel hätte ich wohl gefangen, die doch auf dem Rhein mir sangen. Erschlagen führt dich noch heut. Das wäre lieb, Pleiad, wenn den Beutelosen selbst ein lauer Bett. Sagen Siegfried, die Vögelsangsprache, verstündest du wohl, so wäre das wahr. Seit lange acht ich des Lallens nicht mehr.